Straßen auf dieser Welt sind Straßen voll Tränen und Leid. Wie viele Meere auf dieser Welt sind Meere der Traurigkeit. Wie viele Mütter sind lang schon allein und warten nach euch. Die Antwort, mein Freund, weiß ganz allein der Wind. Die Antwort weiß ganz allein der Wind. Wie viele Menschen sind heute noch nicht frei und würden es so gerne sein? Und schlafen vor Hunger nicht ein. Wie viele Träume erflehen bei Nacht, wann wird es für uns anders sein? Die Antwort, mein Freund, weiß ganz allein der Wind. Die Antwort weiß ganz allein der Wind. Wie große Berge von Geld gibt man aus für Bomben, Raketen und Tod? Wie große Worte macht heut mancher Mann und lindert damit keiner Not? Großes Unheil muss erst noch geschehen, damit sich die Menschheit besinnt. Die Antwort, mein Freund, weiß ganz allein der Wind. Die Antwort weiß ganz allein der Wind. Die Antwort weiß ganz allein der Wind.